Okay, let's continue in the book of Acts. Wir wollen in der Apostelgeschichte fortfahren. And then we have the Lord's Supper this morning. Und dann möchten wir auch das Abendmahl feiern heute Morgen. Dr. Long and his wife here this morning. All the way from Atlanta, Georgia. Frau sind hier von Atlanta, Georgia. And he'll be putting the cherry on the cake this morning at the end. Und wird die Kirsche oben auf die Torte draufsetzen. Southern cherry. Eine südamerikanische Kirsche. Okay. So, let's go to... How many people like studying Acts? It's nice, isn't it? Wer mag es? Wer liebt es, die Apostelgeschichte zu studieren? Ist doch super. Okay, let's pick it up in verse 40. Wir wollen in Vers 40 fortfahren. This is the end of Peter's sermon, Acts chapter 2. Das ist das Ende der Predigt des Petrus, Kapitel 2, Vers 40. I'm not going to speak long this morning. Und ich werde nicht allzu lang sprechen heute Morgen. Try to get right to the point. Und möchte gleich zum Punkt kommen. With many other words, he warned them and he pleaded with them, save yourself from this corrupt generation. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Those who accepted his message were baptized and about 3,000 were added to their number that day. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also erinnert ihr euch, das war eben die Zeit der Feste, eines Festes, und da waren Leute aus dem ganzen Römischen Reich versammelt. This was a divine moment. Und das war ein göttlich bestimmter and Moment. These people would take the message back, denn diese Leute, die gekommen waren, würden zurückgehen and in ihre Heimatländer. Years, Christianity would spread through the whole Roman Empire. Und in 25 Jahren würde das Christentum durch das ganze Römische Reich durchgehen. Look at the next verse. This is our key verse, verse 42. Der nächste Vers ist der Schlüsselvers, Vers 42. They devoted themselves to four things. Sie haben sich zu vier Dingen verpflichtet. To the apostles' teaching. Zur Lehre der Apostel. And to the fellowship. Und zu der Gemeinschaft. And to the breaking of bread. Und dem Brechen des Brotes. And to prayer. Und dem Gebet. We'll come right back to that. Wir kommen gleich darauf zurück. Everyone was filled with awe. Jeder wurde mit Staunen erfüllt. Now this was the result of those four things. Und das war das Ergebnis dieser vier Dinge. The sense of awe. Dieses Gefühl des Staunens. And that means that we really sense the presence of God. Und das bedeutet, dass wir wirklich die Gegenwart Gottes spüren. And this is what the devil wants to stop. Und das ist das, was der Teufel auch verhindern möchte. If he can stop a sense of awe in our midst. Wenn er das wirklich schafft, diesen Moment des Erstaunens in unserer Mitte zu töten. We are just an empty shell. Dann sind wir nur noch eine leere Schale. Now here's two testimonies from the Easter Sunday service. Und hier sind zwei Zeugnisse von Leuten vom Ostergottesdienst. I just want to tell you that our Easter service was the most exciting Easter service for me I have ever experienced. Ich möchte dir nur sagen, dass unser Ostergottesdienst der aufregendste Ostergottesdienst war, den ich je hier erlebt habe. I got goosebumps. Mir ist die Gänsehaut über den Rücken gelaufen. I was so happy about Jesus. Ich war so glücklich über Jesus. My life and my church. Mein Leben und auch über meine Gemeinde. And my son at my side. Und auch über den Sohn an meiner Seite. Was deeply impressed. Auch mein Sohn an meiner Seite war sehr tief beeindruckt. It makes me so thankful and even more happy. Es macht mich so dankbar und so glücklich. I felt the truth that Jesus is alive in all parts of my body. Ich habe gespürt diese Wahrheit, dass Jesus lebt in allen Teilen meines Körpers. My heart was overwhelmed. Mein Herz war wirklich überschwemmt. This is a sense of awe. Das ist so ein Gefühl des Erstaunens. Here's one in German. Und hier gibt's noch ein Zeugnis auf Deutsch. Okay. Ja, der Gottesdienst gestern war unglaublich. Yes, the church service was incredible yesterday. Dass die Schweizerin in bla bla bla, das fehlt mir die heute noch die Worte. I still don't have any words for it today. Um es auszudrücken. I still have no words to express. Maybe you should read the German. Express it. Ich hatte jedenfalls noch nie bei einem Ostergottesdienst so intensiv vermittelt bekommen. I have never experienced in an Easter service in such a way. Dass lebt. That he is alive. Und da ist. That he is alive and seine present. Seine Präsenz war so spürbar und so intensiv. His presence was so feelable and so intensive. Schwer zu fassen mit den eigenen beschränkten Sinnen. Hard to grasp with your own limit, with my own limited senses. Isn't that wonderful? If you have, if you can send me these all the time, it's very. Und ihr könnt mir das die ganze Zeit schicken. This is what we want every service to be. Und das würden wir uns wünschen, dass das jeden Gottesdienst so ist. Every single Sunday. Dass es an jedem Sonntag so wäre. I want services Here's our vision. Ich möchte, dass die Gottesdienste, und das ist ja hier auch unsere Vision, wir wollen, dass Leute kommen, because Jesus is here and manifesting himself. Weil Jesus hier ist und hier sich manifestiert. Now there's a recipe for this right here in verse 42. Und in diesem Vers 42 ist auch ein Rezept dafür. And maybe we'll just go right to it. Und wir wollen gleich hingehen. To save a little time. The apostles' teaching. Die Lehre der Apostel. The apostles were teaching. They were teaching Jesus from the Old Testament. Die Apostel haben gelehrt Jesus aus dem Alten Testament. They were teaching all the prophecies. Sie haben all die Prophezeiungen ausgelegt. Peter is quoting everywhere as we studied the last few weeks. Und der Petrus zitiert ständig das Alte from Testament. From Joel, from the Psalms. Aus dem Buch Joel, aus den Psalmen. Jesus in Luke 24:32. In Lukas 32:34. 24:32. Yeah, he was teaching. He was showing them in the scripture about himself. Er hat ihnen aus der Schrift über sich selbst gelehrt. So we have the Old Testament and the New Testament, which is the apostles' teaching. Und so haben wir das Alte und das Neue Testament und beides ist die Lehre der Apostel. So for us, it's the Bible. Und für uns, wir nennen es die Bibel. Old Testament, New Testament. Das Alte und das Neue Testament. And we devote ourselves to the Scripture. Und wir geben uns dieser Schrift hin. Wir Number reinigen one. Uns ihr. This is our foundation. Das ist der erste Punkt, das ist unser Fundament. Number two, they devoted themselves to the fellowship. Zweitens, sie haben sich auch der Gemeinschaft verpflichtet. Now, the word the is there. Und dieses Wort die ist da. Which changes the meaning a little bit. Und das verändert die Bedeutung etwas. It's not saying that they devoted themselves to fellowshipping with one another. Sie haben sich also nicht einfach der Gemeinschaft verpflichtet. Which they did. They did that. Und das haben sie auch gehabt. But this is saying they devoted themselves to the fellowship. Hier heißt es aber, sie haben sich der Gemeinschaft meaning the church family. Gehabt. The church family. Und das bedeutet die Gemeindefamilie. It means like for the first time in history there was a new entity on earth. Und das heißt zum ersten Mal in der Geschichte gab es so eine neue Einheit. It was the fellowship of the body of Christ. In der Welt. Es war die Gemeinschaft des Leibes Christi. People getting saved from all different countries, speaking different languages. Menschen aus verschiedensten Ländern wurden gerettet, haben verschiedene Sprachen and gesprochen. They were all there in Jerusalem. Und die waren alle da in Jerusalem versammelt. And people were devoted to the fellowship. Und die Leute haben sich einer Sache hingegeben, nämlich der Gemeinschaft. The fellowship of the body of Christ. Die Gemeinschaft des Leibes Christi. And we need to be devoted to the fellowship. Und wir müssen uns auch weihen oder hingeben der Gemeinschaft. Today it's worldwide. Heute ist es eine weltweite Sache. We need to be devoted to our brothers and sisters in China. Wir müssen sollten unseren Brüdern und Schwestern in China auch hingegeben sein und auch in Indonesien. And Africa. Auch in Afrika. Eastern Europe. Und in Osteuropa. And the rest of Austria. Und auch im restlichen and Österreich. And the rest of Europe and all through America. Europa und den Amerikas. And even Australia. Und sogar den Australien. We are dedicated to the fellowship. Wir sind hingegeben der Gemeinschaft. When we meet someone who loves Jesus, they are the fellowship. Wenn wir jemanden treffen und der liebt Jesus, dann gehört der zu dieser Gemeinschaft. And our church family here at Lebgasse 34. Und auch unsere Gemeindefamilie hier in der Lebgasse 34. It means we're doing everything to make it work. Das heißt, wir tun alles, damit es funktioniert. We're serving in every capacity, wherever God leads us. Wir dienen nach unseren Möglichkeiten, wie immer Gott uns auch führt. We're serving. Wir dienen. We're helping. We're loving. Wir helfen. Wir lieben. Number three. Drittens. They were dedicated to the breaking of bread. Sie waren verpflichtet der Gemeinschaft im Brechen des Brotes. Now, if you read the commentaries on this. Wenn man die Kommentare zu diesem Vers liest. They're saying that it can mean two things. Dann steht dort, dass es zwei Dinge bedeuten kann. And I will say that they mean both things. Und ich nehme das jetzt so, dass es beides bedeuten breaking kann. Breaking of bread can speak of having an agape together. Einerseits kann das Brechen des Brotes ein Agape, ein Liebesmahl bedeuten. It can also mean having the Lord's Supper. Aber es kann auch das Abendmahl bedeuten. So we can say it means one or the other or both. Also wir könnten sagen, es meint das eine oder das andere oder beides. And so here's a definition. Und hier ist es eine Definition dazu. Of breaking of bread. Über dieses Brechen des Brotes. Means that we are intimately bound together. Das heißt, dass wir mit einem nahe Verhältnis zusammengefügt sind. By our faith in Christ. Durch unseren Glauben an Christus. Intimately bound together by our faith in the death, burial and resurrection of Christ. Eng zusammengefügt durch unseren Glauben an den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Christi. So our foundation is a scripture. Also ist unser Fundament die Schrift. We belong to a big church family worldwide and locally. Wir gehören zu einer großen Gemeindefamilie weltweit und auch lokal. So we have the foundation. So haben wir nun das Fundament. We have the big picture. Wir haben das große Bild. And now we have a smaller picture. Und jetzt haben wir einen engeren Fokus. Where they were intimately bound, they were going to houses and fellowshipping with each other. Wo sie ein nahe Verhältnis hatten, Gemeinschaft untereinander, andere Häuser besucht haben. They were sharing the Lord's Supper together. Und das Abendmahl gemeinsam gefeiert intimately haben. Bound to one another. Also intim miteinander verknüpft. By a mutual faith in Christ. Durch den gemeinsamen Glauben an Christus. But the fourth point is what I want to talk about this morning. Aber der vierte Punkt ist für mich heute Morgen wesentlich. And to prayer. Und auch im Gebet. And that word prayer is in the plural. Und dieses Wort Gebet heißt hier, ist ein Mehrzahlwort, Gebeten. It also has an article, to the prayers. Hat auch einen Artikel davor, den Gebeten. Nobody really knows why it's in the plural. Keiner weiß genau, warum es in der Mehrzahl geschrieben why ist. Why it has an article. Warum ein Artikel davor steht. The thing that comes to mind for me, aber das, was für mich mir zuerst in den Sinn is kommt, that it, they were devoted to the prayer needs or the prayer requests. Also ich denke dabei an, dass sie an die Gebetsanliegen gedacht haben. And this is what I am. Und das ist I das, want was to be ich devoted bin. To the prayer requests of the church. Ich möchte den Gebetsanliegen der Gemeinde verpflichtet sein. And I want our leadership team is, und hingegeben sein. Und ich weiß, dass unsere Leiterschaft das auch ist. Auch in den Kleingruppen and ist when das every so. Single one of us are devoted to prayer, und wenn jeder einzelne von uns sich dem Gebet verpflichtet we will hat, have such a sense of awe, dann werden wir so ein Gefühl des Staunens in unserer that Mitte the next haben, verse will be fulfilled. Dass der nächste Vers sich erfüllen wird. Everyone was filled with awe. Im Deutschen heißt es, kam aber über jede Seele Furcht. And many wonders and miraculous signs were done by the apostles. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Jesus is the same yesterday, today and forever. Jesus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. He wants to do miracles today like he did then. Und er möchte heute genauso Wunder tun, wie er es damals gemacht hat. But aber it must be preceded by these four. Diese vier Dinge müssen dem eben vorangehen. Wir sind, man kann es auch so ausdrücken, unser Fundament ist die Bibel, wir stehen if auf der you Bibel. Abide in me and my words abide in you, wenn ihr in mir bleibt und mein Wort oder meine Worte in euch, you ask anything you want and I will do it. Bittet um was ihr auch wollt und es wird euch werden. The Lord looks down at a church, der Herr sieht runter auf eine Gemeinde. And we're saying, Lord, do this, and do this for us. Und wir sagen, Herr, tu das und das und jenes für uns. And he looks down, and 70% of the church doesn't even read their Bible. Und er schaut runter und sieht, dass 70% der Gemeindeglieder gar nicht in ihrer Bibel lesen. 67% of the church never even thinks about another church but ours. Und 67% der Leute denken nie an eine andere Gemeinde außer unsere eigene. 40% are not intimately acquainted with anyone else in the church. 40% haben kein irgendwie nahe Verhältnis zu jemand anderen in der Gemeinde. And everybody prays a little bit. Und jeder betet ein wenig. But nobody's praying specifically or confidently. Aber keiner betet spezifisch oder mit echter Zuversicht. Or together. Oder auch in Gruppen. How do you think the Lord would view this? Wie denkt ihr, würde der Herr das Ganze beurteilen oder sehen? Would he want to do miracles in our midst? Würde er Wunder in unserer Mitte tun wollen? Nein. It says in different places in the New Testament he could not do miracles. Es heißt an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, dass er because of their unbelief. Dass er keine Wunder tun konnte wegen ihres Unglaubens. God wants to do so much more. Gott möchte so viel mehr tun. I was so amazed at the GA meeting when Matthias was telling all that God had done just financially in the last couple of years. Ich war echt so erstaunt, wie Matthias erzählt hat bei dieser Generalversammlung, was Gott getan hat in den letzten Jahren. Do you realize that the fact that we as a church own this building is a miracle from God? Wisst ihr, dass wir als Gemeinde dieses Gebäude besitzen, ein echtes Wunder ist von Gott. It is a miracle of God. Es ist ein Wunder. Absolutely. God is doing something. Gott tut etwas. Despite us. Trotz uns. And thank God that surely goodness and mercy follows us all the days of our life. Und es ist wirklich so, dass Güte und Barmherzigkeit uns ein Leben lang folgen. Now, when we pray, I just want to throw a couple things in. You can pray for this. Ich möchte noch ein paar Dinge hier einwerfen. If you don't know what to pray for, pray for the vision. Wenn euch nichts einfällt, wofür ihr beten könnt, gemeinspezifisch betet für die Vision, betet dafür, dass Leute kommen. Bill Hattrick prays every morning for this church. Bill Hattrick betet jeden Morgen für diese Gemeinde. He said to me all this week. Er hat mir gesagt, it's die ganze on his heart, Woche über, there'll be 500 people in our church by Christmas. Betet er, dass 500 Leute bis Weihnachten said, in dieser Lord. Gemeinde sind. Now this means these are people. Aber das sind ja Menschen. These are people who have never maybe belonged to a church before. Menschen, die vielleicht noch nie einer Gemeindefamilie angehört people haben. Who can start to go into their worlds. Menschen, die vielleicht hingehen können in ihren Umkreis, in ihre Welt. We can pray that people come. Und dort etwas verändern. Wir können dafür beten, dass Satan Menschen kommen. Wants to stop people from coming. Satan möchte, dass Menschen nicht kommen. And we can pray on Saturday night, the whole church. Und wir könnten beten am Samstagabend, die ganze Gemeinde Lord, könnte das tun. Lord, tomorrow morning Satan is going to try to stop so many people from coming. Herr, morgen früh wird es so sein, dass Satan so viele Leute davon abhalten fighting, will, zu kommen zum Gottesdienst. In the family. Ein Streit in der Familie. The kid is sick all of a sudden. Oder das Kind wird auf einmal krank. The kid is crazy all of a sudden. Das Kind ist auf einmal durch. There's a good program on television. Es ist ein gutes Programm im Fernsehen. Every excuse in the book not to come. Es gibt so viele Ausreden, nicht zu kommen. But we will pray as a church. Aber wir werden als Gemeinde dafür Lord, beten. I pray this morning that people come. Herr, ich bete, dass morgen früh Leute kommen. Lord, I pray that our church grows. Herr, ich bete dafür, dass die Gemeinde wächst. Now, right now in the process of our church, we are developing the adult education. Und jetzt gerade entwickeln wir so ein ein Erwachsenenbildungsprogramm. We have not done the Discovery program for 2 years now. Discovery gibt es seit 2 Jahren nicht mehr. Since we've been in these deep waters, like Gerald said. Seit wir in diesen tiefen Wassern sind, so wie But starting September, we are starting our adult education again. Aber ab September soll es wieder so etwas geben. So that we can help you. So damit wir euch helfen as können. As you go. Wenn ihr geht and change your world for Jesus. Und eure Welt, euren Umkreis für Jesus verändert. I've been witnessing. I'm so bold with these dog owners now. Und ich habe Zeugnis gegeben. Ich bin schon so mutig diesen Hundebesitzern gegenüber. I met a guy at midnight in the dark. Mitternacht habe ich einen kennengelernt. And he had a beautiful, huge, beautiful dog. Es war ganz dunkel. Er hatte so einen wunderschönen, riesigen and he Hund. Says, what do you do? What do you do here? Und er hat gesagt, was machen Sie I said, hier? I pastor a church. I love Jesus. Ich bin Pastor einer Gemeinde. Ich liebe Jesus. Do you believe in God? Glauben Sie an I went Gott? Right after him. I said, forget this. Also ich gehe einfach Come direkt on. Darauf zu. Let's just step into this guy's life and just share Christ. Also ich trete es einfach in sein Leben ein und teile Christus mit ihm. I'm praying for me and for everyone in our church that we would all lead someone to Christ before Christmas. Und ich bete dafür für mich und für jeden in unserer Gemeinde, dass ein Mensch zu Christus gebracht wird. Would you pray with me? Würdet ihr mit mir beten? You can pray that we pray. Man kann auch dafür beten, dass wir eine betende Gemeinde This is the most werden. Important thing. Pray that we are a praying church. Dafür beten, dass wir eine Gemeinde sind, die betet. Really is the house of prayer. Dass das wirklich das Bethaus wird. That we're praying for one another. Und dass einer für den anderen betet. Pray for purity. Für Reinheit betet. Satan wants to attack people with immorality. Satan möchte ja Menschen attackieren mit Unmoral. He wants people to drop their standards. Er möchte, dass Menschen ihren Standard tiefer He wants ansetzen. People to be drawn into the world. Und möchte, dass Leute in die Welt gezogen and, werden. And leave their devotion to Christ. Und dass sie ihre Hingabe an Christus vernachlässigen. Let's pray that there's purity in our church. Wir wollen dafür beten, dass es Reinheit gibt in unserer Gemeinde. And let's pray that we fulfill our purpose. Und auch dafür beten, dass wir unseren Zweck, unsere Bestimmung that we would receive, that we would experience and express the love of God in all that we do. Dass wir die Liebe Gottes erfahren und auch ausdrücken in allem, was wir tun. I'll just give you a couple ways that I pray. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, wie ich bete. We need to pray with confidence. Wir müssen mit Zuversicht beten. In Mark chapter 11, in Markus Kapitel 11, Jesus said, you can move a mountain hat Jesus gesagt, du kannst einen Berg versetzen with mustard seed faith. Mit einem Glauben, der nur so groß ist wie ein Senfkorn. So with our prayers, we are moving mountains and changing lives. Also mit unseren Gebeten bewegen wir Berge und verändern Leben. When I pray for people, I pray for two requests between my house and the church. Sometimes it takes me 20 minutes just to pray for two requests. Wenn ich bete, brauche ich in etwa 20 Minuten nur für zwei Anliegen. I'm putting myself in your world as you give me the request. Ich bete für eure Welt, wenn ihr mir euer Gebetsanliegen gebt. I'm not just saying, oh Lord, Oh Lord, they have this problem. Oh Lord, bless them, protect them, Jesus, in Jesus' name, amen. Next. Ich sage nicht einfach, ja, Herr, da ist das Problem, bitte kümmere du dich darum und nimm dann das nächste Kärtchen. No, I step into your world. Sondern ich trete wirklich da in eure Welt ein, in eure Situation. And I pray, God, show me, talk to me. Und ich bete darum, dass Gott mir zeigt, how could I help them? What can I pray for? Gott mir zeigt, wie ich helfen kann, wofür ich beten Which kann. Window is the devil coming through? Durch welches Fenster kommt der Teufel herein? What kind of a problem could this be? Was für ein Problem könnte das sein? Is it genetical? Ist es ein genetisches? Is it the atmosphere? Oder die Atmosphäre? How is the devil winning here? Wie ist der Teufel hier am Sieg And beteiligt? I want to pray with authority and confidence into this situation. Denn ich möchte wirklich mit Autorität und mit Zuversicht für diese Situation beten. Now it says in Mark 11, when you pray like this, mustard seed faith to move a mountain. Denn es steht in Markus 11, wenn man betet mit einem Glauben so groß wie ein Senfkorn. When you pray, wenn du dann betest, make sure that you have nothing against a brother. Dann sei dir sicher, dass nichts zwischen dir und deinem Bruder steht. That we forgive each other. Sondern dass wir einander vergeben. If you cannot ask God to give unless you ask God to help you to forgive first. Man kann Gott nicht bitten, etwas zu geben, wenn du Gott nicht vorher gebeten hast, dir zu vergeben. Our prayers are almost useless if we don't have if we have unforgiveness in our heart. Unsere Gebete sind nutzlos, wenn wir also Unversöhnlichkeit im Herzen haben. When we don't forgive, it means that these nails were not good enough. Wenn wir nicht vergeben, dann bedeutet das, dass diese Nägel da oben nicht gut genug waren. Unforgiveness is arrogance against God. Nicht vergebungsbereit zu sein, ist Arroganz gegen Gott. What you're saying is, you know, you could forgive my sin. Was man dann sagt, ist nämlich Folgendes: Du konntest zwar meine Sünde vergeben, but I'm not forgiving someone else's sin. Aber ich vergebe die Sünde eines anderen And you're Menschen asking nicht. Jesus to be re-crucified. Und du bittest Jesus darum, nochmal gekreuzigt God zu werden. Will not answer prayer where there's not forgiveness. Gott wird Gebet nicht beantworten, wo es keine Vergebung so gibt. So all of us need to ask ourselves before the Lord, is there someone? Und so muss sich jeder vor dem Herrn fragen, ist da jemand, that I'm not forgiving? Dem ich noch nicht vergeben habe? Somebody in my life, Lord, show me. Jemanden in meinem Leben. Und wenn ihr es nicht wisst, I don't want my prayers neutralized. Herr, zeig mir das. Ich möchte nicht, dass meine Gebete für nichts sind. Number one. Number two, we pray together. Und zweitens, wir beten auch zusammen. Prayer is like voting. Ja, Gebet ist so wie eine Abstimmung. You know, you think, well, what does my prayer matter? Und ihr denkt euch vielleicht, naja, was macht mein Gebet But schon if für einen everybody Unterschied? Thinks like that, there's no prayer. Aber wenn jeder so denkt, dann gibt es überhaupt keine Gebete. Your vote matters. Deine Stimme zählt. And your prayer matters. Und dein Gebet zählt. In Revelation 5:8. In Offenbarung 5, Vers 8. It says there was a bowl before the Lord. Steht, da war ein Ball vor dem Herrn. A bowl, yeah, a Schüssel. Eine Schüssel. And it was full. Und diese Schüssel war voll. And it was the prayers of the saints. Und diese Schale war, ist das, sind die Gebete der Heiligen. And if we all put our two drops in there, it will be full. Und wenn jeder von uns zwei Tropfen da hineingibt, dann wird diese Schüssel voll werden. So let's pray confidently because we've forgiven someone. Also lasst uns mit Zuversicht beten, weil wir jemanden vergeben haben. Our conscience is clean. Und unser Gewissen rein ist. Let's pray. What was the second one? Together. Das zweite war, lasst uns gemeinsam beten. The next one is a verse in Zechariah 2:5 I use all the time. Es gibt einen Vers in Zacharia 2 Vers 5. It says that God will put a hedge of fire around the city. Und da steht, dass Gott einen Feuerring um eine Stadt geben wird. And his glory will be in the midst. Und seine Herrlichkeit wird in ihrer Mitte sein. Zechariah 2:5. Zacharia 2 Vers 5. When we pray for a teenager, pray for that wall of fire around them. Wenn ihr für einen Teenager, für einen Jugendlichen betet, betet für so einen Feuerring um sein Leben. Pray for Satan out and God in. Betet dafür, dass Satan draußen ist und Gott hereinkommt. Pray for impurity out and purity in. Betet dafür, dass Unreinheit rausgeht und Reinheit hereinkommt. Pray for that invisible protection from God. Betet um diesen unsichtbaren Schutz von Gott. And let's pray specifically. Und lasst uns spezifisch beten. Like I'd mentioned, ask God. So wie ich schon gesagt habe, Gott wirklich bitten. How can I pray? Wie soll ich beten? Lord, the car doesn't start. Herr, diese Karte beginnt nicht. Out this auto. Das Auto, the car doesn't start. Das Auto springt nicht an. Lord Jesus, start the car. Herr Jesus, starte das Auto. No, Lord, let's open the hood and help me. Why doesn't the car start? Nein, Herr, lass uns die Motorhaube öffnen und sehen, warum der Wagen Is nicht it the battery? Ist es die Batterie? What could it be? Let's pray. Is it the battery? Ist es vielleicht die Batterie? Let's heal the battery. Dann lass uns die Batterie heilen. Let's pray specifically. Let's ask the Lord. Spezifisch beten, den Herrn darum bitten. And when we do this, und wenn wir das tun, and if we pray this vision, und wenn wir diese Vision beten, Lord, we pray that people will come and no hindrances. Und wir beten, dass Menschen kommen und dass es keine Hindernisse dazu and we gibt. Pray for your manifestation this morning. Und wir bitten, dass du dich manifestierst heute Morgen. That you would speak to people. Dass du zu Menschen sprichst. That you would free people. Dass du Menschen freisetzt. That people would stay in fellowship. Dass Menschen noch bleiben und Gemeinschaft haben wollen. Satan is attacking on every side. Denn Satan attackiert von jeder Seite her. And we can stop him. Und wir können ihn aufhalten. Through the prayers of the saints. Durch die Gebete der Heiligen. Pray that people will grow. Und betet auch dafür, dass Menschen wachsen. And pray as people go. Und auch beten, wenn die Menschen gehen. Pray that we pray. Beten für Gebete, pray for purity, für Reinheit, pray for our purpose. Und auch Gebet für unseren, für unsere Bestimmung. All I want to say this morning. Lord Jesus, we thank you. Herr Jesus, wir danken dir. For who you are. Dafür, wer du bist. I thank you for the life that you've given us. Ich danke dir für das Leben, das du uns gegeben despite hast. Despite ourselves. Trotz uns, trotz unserer selbst. Thank you for our church. Danke für unsere Gemeinde. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier. You've never received Jesus. Und du hast Jesus noch nie angenommen. Means if you die today, und das bedeutet, dass wenn du heute sterben you don't müsstest, know where you would go. Du weißt nicht, wo du hingehen würdest. I'd like to pray for you. Ich möchte für dich beten. And maybe you'd like to pray with me. Und vielleicht möchtest du mit mir beten. Pray a simple prayer like this. Dann bete einfach ein ganz einfaches Gebet. Wie God in heaven, Herr Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir. And cleanse me und reinige du mich of all the things I've done wrong. Von all den Dingen, die ich falsch gemacht habe. Cleanse my conscience, reinige mein Gewissen, my heart, mein Herz, my mind, meine Gedanken. Forgive me, vergib mir. Change my life, verändere mein Leben. Fill me with your peace und füll mich mit deinem Frieden and your love. Und deiner Liebe. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Dear God, forgive me. Lieber Gott, vergib mir. And Lord, for the church this morning. Und Herr, für die Gemeinde heute Morgen. There's someone that comes to mind that you've not forgiven. Wenn euch jemand einfällt, dem ihr noch nicht vergeben habt. Forgive them. Dann vergebt der Person. Because you're a sinner too. Weil du auch ein Sünder bist. And to be an unforgiving person is the worst sinner you can be. Und es ist das Schlimmste, ein Sünder zu sein, der selbst nicht vergibt. It's the worst arrogance you can show toward God. Das ist die schlimmste Arroganz, die man Gott gegenüber you hat. Du solltest auf deine Knie fallen und um Barmherzigkeit bitten. Weil deine Arroganz vor Gott stinkt. Yeah, that's the truth. Das ist wirklich so. Lord, we pray, Herr, that wir our beten, church would be a pure church, dass unsere Gemeinde eine reine Gemeinde sei. That we would glorify you, dass wir dich verherrlichen. In the short time we have before you return. In dieser kurzen Zeit, die uns noch bleibt, bevor du kommst. That we would make the most of our time. Dass wir das Beste aus unserer Zeit machen. No division. Dass es keine Spaltung gibt. Unity. Einheit. And love. Liebe. Because of your mercy toward us all. Wegen deiner Barmherzigkeit uns gegenüber. I pray, Father, this morning. Das bete ich, Vater. Thank you for your grace. Danke für deine Gnade. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.